Sie hat daher einen Kernbereich unveräußerlicher Regelungen, die durch keine noch so große Mehrheit geändert werden dürfen. Es ist daher zu definieren, was der Kernbereich der freiheitlichen Ordnung ist und was nicht. Für den Nicht-Kernbereich kann dann ein Prozess der Reform definiert werden, der sicherstellt, dass nicht kurzfristig und kurzatmig wesentliche Elemente, die ein Bollwerk gegen die Feinde der Freiheit darstellen, geschleift werden können. Deswegen schlage ich zuletzt unter dem Stichwort Änderungen der Verfassung folgende Artikel vor. Artikel 103. Diese Verfassung gibt sich das deutsche Volk auf Vorschlag seiner verfassungsgebenden Versammlung durch Volksabstimmung aller zur Wahl berechtigten Staatsbürger mit Mehrheitsentscheidung. Artikel 104. Der Kernbereich der Grundrechte und der freiheitlichen Wirtschaftsordnung ist festgeschrieben und kann nicht abgeändert werden. Diese Artikel sind mit dem Text ihrer Unabänderlichkeit versehen, entweder summarisch oder im Einzelfall. Artikel 105. Alle übrigen Artikel können auf Vorschlag des Volkes durch Volksabstimmung geändert werden. Hierfür ist eine Zweidrittelmehrheit des wahlberechtigten Wahlvolks, nicht der abgegebenen Stimmen, erforderlich. Die Änderung der Verfassung muss von Bundestag und Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit bestätigt und vom Wahlmonarchen genehmigt werden. Andere Institutionen können keine Verfassungsänderung anstoßen. Artikel 106. Sollte die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts logisch unauflösbare Widersprüche aufdecken, die für die Interpretation der Verfassung jedoch gelöst werden müssen, so kann der Wahlmonarch auf Vorschlag des Verfassungsgerichtes eine Verfassungsänderung dem Volk zur Abstimmung vorlegen, die dies leistet. Die weitere Vorgehensweise definiert dann Artikel 105. Die ordnende Kraft der Subsidiarität. Wer aus der Kraft der Freiheit eine Ordnung erschaffen will, die zugleich die Rechte des Individuums schützt und für lange Zeit stabil ist, kommt an der Frage aller Fragen der gesellschaftlichen Gestaltung nicht vorbei. Wie hältst du es mit dem Staat? Was ist der Staat für eine Ordnung der Freiheit? Brauchen wir ihn überhaupt? Ist er ein gezähmter Wolf, der zum Hund mutiert, unser Haus bewacht? Oder ist er ein Wolf, der als Hund verkleidet darauf wartet, uns beißen zu können? Der Staat, den sich die Bürger als Diener zulegen, wird zum Leviathan, wenn er seine Fesseln abstreift und tauscht mit seinem Subjekt die Rollen. Die Metamorphose vom Dienenden zum herrschenden Staat basiert auf der erzwungenen oder freiwilligen Metamorphose des Bürgers, vom Herrn und Souverän zum Diener. Dass beide Möglichkeiten bestehen, nämlich die Errichtung der Gewaltherrschaft gegen oder durch den Bürgerwillen, macht deutlich, dass die Einbruchssicherung eines Hauses namens freie Gesellschaft in beide Richtungen wirken muss. Nach innen und nach außen. Dieses Spannungsfeld zwischen Bürger und Staat wird definiert durch die epochale, geschichtliche, ja kosmische Auseinandersetzung zwischen den Grundideen der Freiheit und des Sozialismus. Da der Mensch als freies Wesen mit der Fähigkeit der Selbsterkenntnis, dem cogito ergo sum des Individuums, geschaffen ist, entspricht eine Verfassung der Freiheit der natürlichen oder noch klarer göttlichen Ordnung der Dinge. Der Mensch ist zur Freiheit geboren, nicht zur Knechtschaft. Es ist daher die primäre Aufgabe staatlicher Ordnung, die Freiheit zu schützen. Ihre Institutionen müssen dabei nicht nur den Bürger vor dem Staat schützen, sondern auch den Bürger vor der eigenen Bequemlichkeit, die darin liegt, die Freiheit als Selbstverständlichkeit zu betrachten oder gar zu opfern in Zeiten der Krise.